sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel beginnen wir mit der gerade stattfindenden COP30, der UN-Klimakonferenz in Belém, Brasilien. Von dort schauen wir zur genozidalen Gewalt im Sudan und auch deutscher Mitverantwortung, dann zur Geflüchtetenabwehr in Libyen auf Veranlassung der EU, kommen dann zur Verfolgung von Kurdinnen durch die BRD. Und abschließend betrachten wir innerdeutsche Diskurse nach dem 7. Oktober 2023. Unser erster Artikel ist aus den Lateinamerika-Nachrichten, den der November-Ausgabe einen 30-seitigen Spezial zur UN-Klimakonferenz in Brasilien haben. Die Klimakonferenz begann am 10. November und geht bis zum 21. November. Wir behandeln also an dieser Stelle nicht das rasant schnell schmelzende Eis der Antarktis, die höchsten CO2-Ausstöße jemals. Und auch nicht die Abholzung von Urwäldern in den USA und Rumänien und die verringerte Abholzung des Amazonawaldes, sondern ein Artikel aus dem Lateinamerika-Spezial unter dem Titel Letzte Ausfahrt Belém, die COP30 in Amazonien als klimapolitischer Scheideweg, und stellen euch diesen Artikel vor. Die Stimmen des Amazonas. Basisbewegungen organisieren sich, um die Klimadiskussion auf die Straße zu bringen. Trotz der unbestreitbaren Bedeutung einer Klimakonferenz im Amazonasgebiet leidet die lokale Bevölkerung unter den finanziellen und strukturellen Auswirkungen dieses Mega-Events und dem mangelnden Zugang zu den Diskussionen. Als Gegengewicht zur offiziellen COP organisieren zivilgesellschaftliche Organisationen und Bewegungen alternative Gipfeltreffen. Die Entscheidung, eine Klimakonferenz in Belém, dem Herzen des Amazonasgebiets, auszurichten, ist symbolträchtig. Über die Symbolik hinaus ist es eine Strategie, den Amazonas in die Klimadebatte einzubeziehen und zu zeigen, was er über die globale kollektive Vorstellung hinaus ist. Der Amazonas ist nicht nur Wald, es gibt auch einen urbanen Amazonas, der ebenfalls unter dem Klimawandel leidet. Von den mehr als 1,3 Millionen EinwohnerInnen der Hauptstadt des Bundesstaates Pará leben mindestens 57% in den Baixadas, Randgebieten wie Favelas, Armutsvierteln, niedrigen und sumpfigen Gebieten in der Nähe von Gewässern. Belém wird vom brasilianischen Institut für Geografie und Statistik als die Stadt mit der höchsten Anzahl an Favelas und Baixadas in Brasilien angesehen. Die COP nach Belém zu bringen, bedeutet, die verschiedenen Formen des Leidens unter dem Klimawandel sichtbar zu machen, sei es in einer Flussgemeinde, in einem indigenen Dorf oder in einer Baixada, wo es keine Infrastruktur gibt, um eine Umweltkatastrophe wie eine Überschwemmung zu überstehen. Das Problem ist, dass die COP eine elitäre Konferenz ist, die schwer zugänglich ist und die, obwohl sie im Amazonasgebiet stattfindet, die lokale Bevölkerung nicht wirklich in die Debatte einbezieht. Angesichts dieser paradoxen Distanz organisieren sich lokale, nationale und internationale Organisationen. Sie wollen alternative Veranstaltungen zur offiziellen Konferenz anbieten, die für die Bevölkerung zugänglich sind, die den Klimawandel am eigenen Leib spürt. Die COP der Baixadas rückt seit 2023 die Peripherien des Amazonasgebiets in den Mittelpunkt der Klimadebatte. Die COP do Povo, COP des Volkes, ist eine Koalition von 39 Organisationen aus traditionellen Territorien, Verbänden und sozialen Bewegungen, die mit den Völkern des Waldes verbunden sind und mehr Beteiligung und Mitspracherecht bei klimabezogenen Entscheidungen anstreben. Der Cúpula dos Povos, Der Gipfel der Völker ist seit der ersten UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, die 1992 in Rio de Janeiro stattfand, der parallele Gipfel der Zivilgesellschaft, dem heute mehr als 1100 internationale Organisationen angehören. Der Gipfel legt Wert auf die Diversität der Lebensumstände, Haltungen und Perspektiven der Basis. Hier sollen die durch Ungleichheit zum Schweigen gebrachten Stimmen Widerhall finden und diejenigen als Akteure einbezogen werden, die die Realität leben, die das Land, das Territorium kennen. Das an 6 inhaltlichen Achsen ausgerichtete Programm des Cupola kann auf der Website angesehen werden. Dort heißt es: Die Klimakrise ist bereits da. Wir werden nicht darauf warten, dass Lösungen von oben kommen. Es sind nicht die ExpertInnen, die den Planeten retten. Die Klimakonferenz der Vertragsparteien wird seit 1995 von den Vereinten Nationen als eine Veranstaltung durchgeführt, die der Welt zeigt, dass es notwendig ist, über das Klima zu diskutieren und Klimafragen zu verhandeln, erklärt Caroline Alves, politische Beraterin des Instituts für sozioökonomische Studien, INEST, einer der zahlreichen Organisationen, die am Cupola dos Povos teilnehmen und diesen mit vorbereiten. Bevor man die Wirksamkeit und Zugänglichkeit der COP in Frage stellt, sei es wichtig, ihre Rolle als Ort der multilateralen Diskussionen zu verstehen, also als Ort, an dem Dialoge auf globaler Ebene unter Einbeziehung mehrerer Akteure stattfinden. Das ist notwendig, um ein globales Problem zu diskutieren, den Klimawandel. Ich halte diesen Prozess bereits für positiv, erklärt Alves, denn 195 Länder zu einem Gespräch zusammenzubringen, ist in der aktuellen geopolitischen Lage so schwierig, dass allein dieses Treffen schon ein positiver Punkt ist. Dass Belém als Austragungsort für die 30. Konferenz ausgewählt wurde, ist nicht zu unterschätzen. Die COP nach Belém zu holen, bedeutet, die Debatte in den Amazonas zu bringen und den Amazonas in die Debatte zu bringen, sagt Alves. Dazu gehört auch, die Vielfalt zu zeigen, die in Belém, im Pará, im Amazonasgebiet existiert, tropische Regenwälder, aber auch städtische Zentren, Flussgemeinden und indigene Völker. Den Amazonas jenseits der Vorstellung ausländischer Beobachter zu zeigen und natürlich auch die Abholzung zu thematisieren. Vor allem aber gibt die COP Belém die Möglichkeit, für sich selbst zu sprechen und ihre Bevölkerung in die Debatten einzubeziehen. Zumindest in der Theorie. Claudely Silva dos Santos ist eine Frau aus dem Amazonasgebiet, aus dem Südosten des Bundesstaates Pará. Sie ist Mitglied der COP do Povo, einer der Basisorganisationen, die die Umweltdebatte auf die Straße bringen wollen. Sie gehört einer Familie von KleinbäuerInnen und Nusssammlerinnen an. Als Amazonasbewohnerin gab es für sie keinen entscheidenden Moment, in dem sie beschloss, Aktivistin für den Naturschutz zu werden. Denn das ist für Menschen, die in diesen Gebieten geboren sind, etwas Selbstverständliches. Der Naturschutz ist untrennbar mit unserer Existenz verbunden. Der Kampf für die Umwelt wurde ab 2011 noch notwendiger, als ihr Bruder und ihre Schwägerin ermordet wurden, weil sie die Ausbeutung der Natur angeprangert hatten. Zu Ehren der beiden gründete sie das Instituto Zé Claudio e Maria, das sich für den Umweltschutz einsetzt. Santos hat eine kritische Sicht auf die COP. Sie sieht keine praktischen Fortschritte, die aus den Diskussionen in den Regionen hervorgehen. Was wir brauchen, ist den Klimanotstand zu beenden, betont sie. Das machen die Menschen und Gemeinden bereits sehr gut, mit minimalen Mitteln. Eines der Probleme der COP sei, dass die Vereinbarungen in Geld enden und nicht an der Basis ankommen, nicht in der Politik ankommen. Was sie sieht, sind falsche Lösungen, die auf Kapitalbewegungen basieren, wie im Fall der Kohlenstoffkredite. Jetzt, da die COP in der Hauptstadt ihres Bundesstaates stattfindet, ist ihre Sichtweise noch kritischer. Die Konferenz ist trotz ihrer geografischen Nähe für die Amazonasvölker, die für den Erhalt des Waldes kämpfen, aufgrund finanzieller und sprachlicher Schwierigkeiten weit entfernt, weil sie auf Englisch abgehalten wird und weil der Veranstaltungsort infrastrukturtechnisch schwer zu erreichen ist. Santos erklärt, dass die Infrastruktur der COP auf der Ausgrenzung der Peripherie und der lokalen Gemeinschaften basiert. Wenn es sich um ein Treffen handelt, das die lokale Lebensweise nicht respektiert, das die Vielfalt der traditionellen Völker und Gemeinschaften auf dem Planeten nicht respektiert, die diesen Raum zugänglich machen müssen, dann ist das ein Gipfel der Lügen. Für Santos und alle anderen Menschen, die aus dem Umland, vom Feld, aus dem Wald, vom Wasser kommen und an dem Gipfel teilnehmen möchten, ist die erste Hürde die Bürokratie der Klimarahmenkonvention der Vereinigten Nationen, um sich für die Veranstaltung zu akkreditieren. Das Verfahren ist auf Englisch und muss lange im Voraus erfolgen, was es für kleine Gemeinden, die sich für den Umweltschutz einsetzen, schwierig macht, an den Diskussionen teilzunehmen. Große NGOs, Unternehmen und Bergbauunternehmen wie der brasilianische multinationale Vale für Umweltkatastrophen durch Dammbrüche verantwortlich, erhalten hingegen ihre Akkreditierung und werden vom Staat unterstützt. Die lokale Bevölkerung ist mit den Auswirkungen der städtisch-ökologischen Infrastruktur und den wirtschaftlichen Auswirkungen auf ihr tägliches Leben konfrontiert, durch steigende Immobilien- und Lebensmittelpreise. Was die Infrastruktur betrifft, gibt es das Problem der Abwasserentsorgung. Es wird in Randgebiete mit geringerer wirtschaftlicher Infrastruktur umgeleitet. Es handelt sich um eine vorübergehende Veränderung der städtischen Verteilung, um ein Bild zu vermitteln, das nicht der Realität entspricht. Das heißt, der Müll wird aus den reichen Stadtvierteln, in denen die Konferenz stattfindet, entfernt und in die armen Stadtviertel gebracht. Auch gibt es zu wenig Unterkünfte. Da es nicht genügend Hotels gibt, wurden Motels, Mietwohnungen wie Airbnb und sogar Boote umgebaut, um die TeilnehmerInnen der COP unterzubringen. Infolge des freien Marktes sind die Kosten für Unterkünfte dadurch erheblich gestiegen, ins Zehnfache. Dies erschwert es ärmeren Ländern, die COP zu besuchen, und wirkt sich auch auf die lokale und regionale Bevölkerung aus, die mit den rasant steigenden Miet- und Immobilienpreisen zu kämpfen hat. Was die Infrastrukturarbeiten betrifft, so wurde der Bau der Avenida Liberdade von AktivistInnen kritisiert, da er eine Quilombo-Gemeinde in einer Nachbarschaft bedroht, die nicht zur Umweltgenehmigung konsultiert wurde. Der Quilombo da Abacatal liegt weniger als 2 Kilometer von der geplanten Straßentrasse entfernt, was den Zugang zur Gemeinde erschwert. Das ursprüngliche Projekt für die Avenida stammt aus dem Jahr 2012, wurde jedoch im März vom Gouverneur von Para, Helda Barbalho, wieder aufgenommen, um das Problem der mangelnden Infrastruktur in Belém zu lösen und die Stadt auf die COP vorzubereiten. Es handelt sich um ein Projekt, das das grüne Image, das der Gouverneur zu vermitteln versucht, in Frage stellt. Santos bestreitet nicht, dass es positive Auswirkungen gibt, aber zu welchem Preis? Sie weiß, dass es möglich wäre, weniger Schaden zu verursachen, aber es fehle das Interesse derjenigen, die hinter dem Bauvorhaben stehen. Wir sprechen hier vom Herzen des Amazonasgebiets. Wir sollten in Bezug auf Bauvorhaben, Transparenz und die Berücksichtigung der tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung weit fortgeschritten sein. Carolina Alves erkennt zwar die geopolitische Bedeutung der COP an, sieht darin aber auch einen elitären Raum. Es ist immer noch ein Raum, zu dem nur diejenigen Zugang haben, die Englisch sprechen und die auch eine Akkreditierung für die COP haben. Denn nicht jede Organisation hat die Möglichkeit, eine solche Akkreditierung zu erhalten, kritisiert sie. Deshalb betont sie die Bedeutung von Prozessen wie dem Cúpula dos Povos, der COP do Povo und der COP das Bajadas. Diese parallelen Prozesse sind genauso wichtig wie der COP selbst. Sie rücken die Gesellschaft in den Mittelpunkt der Debatte und sagen, seht her, auch wir führen hier einen Dialog, und zwar über Themen, die wirklich Auswirkungen auf euren Alltag haben, und wir werden alles tun, damit diese Themen auch in die COP einfließen. Claudelise Silva dos Santos kritisiert, dass bei der COP über Geld diskutiert wird, nicht über die Zukunft des Planeten, die Zukunft des Waldes, der Gewässer. Sie argumentiert, dass, wenn das Thema der Diskussion tatsächlich die Natur wäre, diese Parteien wirklich für den Erhalt des Waldes, für den Erhalt der Umwelt, für eine echte Verpflichtung zur Reduzierung ihrer Emissionen kämpfen würden. Aber was sie wollen, ist eine Kompensation. Mit Geld, prangert sie an. Mit ihrer Arbeit bei der COP do Povo hofft sie, den Kampf und Widerstand für einen echten Wandel fortzusetzen. Sie vertritt die Ansicht, dass entweder die UNO die COP zu einem demokratischen Raum macht, zu dem die Bevölkerung, insbesondere traditionelle Völker und Gemeinschaften, wirklich Zugang hat, oder dass es eine in sich geschlossene Diskussion für Regierung ohne Zugang für die Bevölkerung bleibt. Für uns hat das keine Auswirkungen, denn wenn sie uns nicht zuhören, wenn sie die tatsächlichen Forderungen der Bevölkerung nicht verstehen, verhandeln sie nur auf der Grundlage dessen, was sie denken oder glauben, kommentiert sie. Solange diese Veränderung nicht eintritt, werde sie weiterhin auf die Straße gehen, um sich Gehör zu verschaffen. Das ist der Ort, den wir immer einnehmen, wenn wir Menschenrechte einfordern und verteidigen müssen. Es ist unsere eigene Organisation, mit unserer Art und Weise zu sein. Mit Mystik, mit Musik, mit Poesie, mit erhobenem Kopf, in dem Verständnis, dass unser Platz in dieser Welt erfordert, dass wir stark sind. vom COP30 kommen wir zum Sudan und einem Artikel von Germ Foreign Policy, den Informationen zur deutschen Außenpolitik vom 3. November. Nordrhein-Westfalen baut Rüstungskooperation mit den Vereinigten Arabischen Emiraten aus, während diese die genozidale Miliz RSF im Sudan bewaffnen. Die RSF haben soeben tausende unbewaffnete Zivilisten in Darfur ermordet. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen baut seine Rüstungsbeziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten aus, während diese eine genozidale Miliz im Sudan mit Waffen beliefert. Am 2. November wurde der Minister für Internationales des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Nathanael Leminski, in Abu Dhabi erwartet, um dort nach eigenen Angaben unter anderem den engen Austausch zu hochmodernen Verteidigungssystemen zu suchen. Die Emirate gehören schon heute zu den wichtigsten Käufern deutscher Rüstungsgüter. Zugleich beliefern sie die Miliz RSF mit Waffen, die im sudanesischen Bürgerkrieg gegen die regulären Streitkräfte kämpfen und beschuldigt wird, in der vergangenen Woche bei der Eroberung der Stadt Al-Fashir tausende schwarzafrikanische Zivilisten ermordet zu haben. Britische Rüstungsgüter sind über die Vereinigten Arabischen Emirate nachweislich an die RSF gelangt. Ob auch deutsche Rüstungsgüter den Weg dorthin fanden, ist unbekannt. Die RSF-Massaker werden als genozidal eingestuft. Beobachter urteilen, ohne die Waffenlieferung des nordrhein-westfälischen Rüstungskooperationspartners Abu Dhabi wäre der Krieg im Sudan längst zu Ende. Der aktuelle Bürgerkrieg im Sudan begann am 15. April 2023, als die Miliz der Rapid Support Forces, kurz RSF, die regulären Streitkräfte des Landes, die Sudanese Armed Forces, kurz SAF, angriffen und große Teile der Hauptstadt Khartoum, die westsudanesische Region Darfur mit Ausnahme der Stadt Al-Fashir sowie weite Teile des Landes unter ihre Kontrolle brachte. Als wichtigster Auslöser des Krieges gilt, dass die RSF nicht bereit waren, sich in die regulären Streitkräfte eingliedern zu lassen und stattdessen die alleinige Macht anstrebten. Der Krieg wurde und wird von beiden Seiten mit äußerster Brutalität geführt. Die Zahl der Opfer ist nicht bekannt, wurde aber schon im vergangenen Jahr auf 150.000 geschätzt. Die Kämpfe haben weit über 2 Millionen Menschen auf die Flucht getrieben und eine humanitäre Katastrophe ausgelöst, die von UN-Repräsentanten als die gegenwärtig größte der Welt eingestuft wird. Im März gelang es den regulären Streitkräften, die Kontrolle über die Hauptstadt Khartoum zurückzugewinnen und die RSF in die Defensive zu drängen. Diese kontrollieren jetzt noch gewisse Teile des Südens, des heutigen Sudan sowie Darfur, das sie mit der Eroberung von Al-Fashir nahezu komplett unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die RSF haben ihre Ursprünge in den Janjaweed, einer arabischen Miliz aus Darfur, die im Bürgerkrieg der Jahre ab 2003 Angehörige der schwarzafrikanischen Bevölkerungsgruppen in der Region massakrierte, der Masalit, der Fur sowie der Zaghawa. Ihren Massakern fielen damals laut Schätzungen zwischen 200.000 und 300.000 Menschen zum Opfer. Krieger der Janjaweed organisierten sich ab 2013 unter Führung von Mohamed Hamdan Dagalo, nahmen ihren heutigen Namen Rapid Support Forces an und begannen als Hilfstruppe der Regierung zu operieren. Unter anderem betätigten sie sich bei der Jagd auf Flüchtlinge, die aus Ostafrika, etwa aus Somalia oder Eritrea, durch den Sudan in Richtung Mittelmeer reisen wollten. Dies taten sie zu einer Zeit, als die EU im Rahmen ihres sogenannten Khartoum-Prozesses Mittel an ostafrikanische Staaten vergaben, die ihre Bestrebungen unterstützten, die Flüchtlinge so weit wie möglich vom Mittelmeer entfernt zu stoppen. Zwar gibt die EU an, sie habe die RSF nie direkt finanziert, allerdings gehen Beobachter davon aus, dass die RSF indirekt von den EU-Zahlungen profitierten. Seit dem Sturz der Regierung von Omar al-Bashir im Jahr 2019 teilten sich die RSF die Macht in Khartoum mit den regulären Streitkräften. Die RSF werden bis heute vor allem von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Die Kooperation zwischen beiden Seiten begann, als Truppen der RSF noch unter Präsident al-Bashir von den Emiraten als Söldner für ihren Krieg im Jemen angeworben wurden. Das brachte der RSF nicht nur Geld, sondern auch Kriegserfahrung ein, die sie bis heute im Bürgerkrieg im Sudan nutzen können. Die Bindungen wurden weiter gefestigt, als es dem Clan von RSF-Anführer Mohamed Hamdan Dagalo im Jahr 2017 gelang, im Norden Darfurs attraktive Goldminen unter Kontrolle zu bekommen. Er verkaufte das Gold regelmäßig in die Emirate, die damit gleichfalls ihren Reichtum mehrten. Im Gegenzug unterstützten sie die RSF bis heute, insbesondere mit Waffenlieferungen, wenngleich sie dies offiziell kategorisch abstreiten. Medienrecherchen haben jedoch mehrfach belegt, dass die Waffen des RSF zum großen Teil über den Osten des Tschads angeliefert werden, wohin sie von emiratischen Maschinen gebracht werden. Der Weg von dort in die Provinz Darfur, die schon lange weitgehend von den RSF kontrolliert wird, ist nicht weit. Zuletzt sind emiratische Waffen auch über Libyen und Somalia angeliefert worden, verstärkt, seitdem die RSF aus Khartoum vertrieben wurden. Die verstärkten Waffenlieferungen haben es den RSF nicht nur erlaubt, ihre Niederlage im Bürgerkrieg zu vermeiden, sondern auch ihre Angriffe auf Al-Fashir zu intensivieren. Die Stadt hatten sie schon im April 2024 umzingelt. Zuletzt kamen dort nicht nur durch wiederholten Beschuss, sondern auch durch Hunger immer mehr Menschen ums Leben. Stets herrschte die Furcht, eine Eroberung der Stadt könne in genozidale Gewalt münden, wie kurz nach dem Beginn des Krieges die Einnahme von Al-Junaina in West-Darfur, bei der die RSF systematisch Angehörige der schwarzen Bevölkerungsgruppe der Masalit ermordeten. Die Zahl der Todesopfer in Al-Junaina wurde auf 10.000 bis 15.000 geschätzt. In der vergangenen Woche hat sich die Furcht bezüglich erneuter Massaker in Al-Fashir als begründet erwiesen. Bereits zu Wochenbeginn wurde von weit über 2000 Todesopfern berichtet, unbewaffnete Zivilisten, die zumeist wegen ihrer Hautfarbe umgebracht worden seien. Laut der Angaben der WHO wurden allein in einem Krankenhaus über 460 Zivilisten massakriert. Am 2. November hieß es, der Verbleib von zehntausenden Einwohnern von Al-Fashir sei ungewiss. Die Zahl der Todesopfer könne entsprechend noch erheblich steigen. Die Vereinigten Arabischen Emirate, ohne deren Waffenlieferung die RSF sich weder gegen die regulären Streitkräfte hätten behaupten können, noch den Sturm auf Al-Fashir erfolgreich hätten führen können, werden ihrerseits mit Waffen unter anderem aus NATO-Staaten beliefert. Mit Abstand wichtigster Lieferant von Großwaffensystemen sind laut Angaben des Stockholmer Forschungsinstituts SIPRI die Vereinigten Staaten. Auf diese folgen Frankreich und die Türkei. Auch Deutschland liefert den Emiraten regelmäßig Rüstungsgüter in beträchtlichem Umfang. Im vergangenen Jahr standen sie unter den Empfängern deutscher Rüstungsexporte mit Kriegsgeräten im Wert von 150 Millionen Euro auf Rang 9, knapp hinter Israel und vor Saudi-Arabien. Dokumentiert ist, dass britische Waffen über die Vereinigten Arabischen Emirate in die Bestände der RSF gelangten und von diesen im Krieg auch eingesetzt wurden. Dies betrifft nachweislich Motoren, die für gepanzerte Fahrzeuge benötigt werden und Zielvorrichtungen für Kleinwaffen. Ob die Emirate auch deutsche Rüstungsgüter nach Erhalt an der RSF weiterleiten, ist bislang nicht bekannt. Bekannt ist allerdings, dass am 2. November Nathaniel Leminski, Minister für Internationales des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und Chef von dessen Staatskanzlei, zu einem Besuch in der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi erwartet wurde. Offizieller Anlass ist seine Teilnahme an der internationalen Energiekonferenz ADIPEC 2025. Leminski will darüber hinaus aber auch den Tawazun Industriepark am Stadtrand von Abu Dhabi besuchen. Das bestätigt Leminskis Ministerium, eines der wichtigsten Zentren der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie in Nah- und Mittelost ist. Ziel sei es, Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Sicherheitstechnologien und Verteidigung auszuloten, heißt es weiter. Leminski wird mit der Aussage zitiert, um die Zeitenwende voranzutreiben, müssen wir den engen Austausch mit unseren internationalen Partnern zu hochmodernen Verteidigungssystemen suchen. Es gelte, heute ein funktionsfähiges Ökosystem für die Militärtechnologie von morgen aufzubauen, erklärt der Minister. Da die Vereinigten Arabischen Emirate einst der Abraham-Abkommen mit Israel unterzeichnet haben, zählt er sie, ungeachtet ihrer Rolle als Hauptrüstungslieferant der genozidalen RSF, zu den konstruktiven Kräften in der Region. Wegen der Verstrickung der Vereinigten Arabischen Emirate im Sudan wurde mehrfach bereits ein Boykott derselben gefordert. Thank you. Vom Sudan kommen wir nach Libyen. Unter Geflüchtetenabwehr der EU mit einem Artikel aus der Novemberausgabe der Blätter für deutsche und internationale Politik. Verbrecherische Komplizen, Libyen und die EU. Es war ein Tiefpunkt in der Geschichte der Seenotrettung. 20 Minuten lang beschoss am 24. August ein Patrouilleboot der libyschen Küstenwache die Ocean Viking, ein Rettungsschiff der Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee, das zu diesem Zeitpunkt mit 87 Schiffbrüchigen und einer 35-köpfigen Crew rund 75 Kilometer nördlich der libyschen Küste in internationalen Gewässern unterwegs war. Seit Sommer 2019 bewahrt die Ocean Viking im zentralen Mittelmeer Menschen vor dem Ertrinken. An jenem Sonntag war sie mit den bereits geretteten Menschen auf dem Weg zu einem weiteren Rettungseinsatz. Das Boot, von dem aus die Schüsse abgefeuert wurden, hatte die libysche Küstenwache 2023 vom italienischen Innenministerium erhalten. Finanziert wurde es mit Mitteln des EU-Programms Support for Integrated Border and Migration Management in Libya. Der Beschuss der Ocean Viking ist nicht nur ein eklatanter und offenkundiger Verstoß gegen das internationale Seerecht, sondern er steht auch exemplarisch für eine Kooperation, in der sich Mitglieder der italienischen Regierung und hochrangige europäische AmtsträgerInnen an gewaltsamen Menschenrechtsverletzungen beteiligen. Diese sind so schwerwiegend, dass das European Center for Constitutional and Human Rights mit Sitz in Berlin sie als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einstuft und eine Klage gegen 24 Verantwortliche beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht hat. Die Behinderung und Bedrohung von zivilen Seenotrettungseinsätzen und die Gewalt gegen Geflüchtete auf See sind dabei nur ein Teil eines ausgedehnten und systematischen Angriffs auf MigrantInnen, die sich von Libyen aus auf dem Weg nach Europa machen. Der andere geschieht in den Internierungslagern innerhalb Libyens. Dort sind Folter, Zwangsarbeit, Zwangsrekrutierungen, sexualisierte Gewalt und Versklavung an der Tagesordnung. Das bezeugen unzählige Videos von Überlebenden auf den Webseiten von Refugees in Libya, die so grauenerregend sind, dass sie mit Triggerwarnungen versehen werden. Vieles von diesem Horror ist seit Jahren aktenkundig. Nicht nur bei Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder dem European Center for Constitutional and Human Rights, sondern auch bei UN-Einrichtungen wie der Independent Fact-Finding Missing und dem Expertenrat zu Libyen, dem Flüchtlingshilfswerk oder der Internationalen Organisation für Migration. Die Namen einiger besonders berüchtigter Lager wie Al-Nasser, Al-Maya und Mitiga sind dort, wie auch beim EU-Kommissar für Menschenrechte, bestens bekannt. Gegen die Lagerleiter von Al-Nasser haben die Vereinten Nationen bereits Sanktionen verhängt. Und gegen zwei hochrangige Verantwortliche des Mitiga-Gefängnisses hat der Internationale Strafgerichtshof in diesem Jahr Haftbefehle erlassen. Khaled Mohammed Ali El-Hishri wurde am 16. Juli dieses Jahres am Berliner Flughafen von der Bundespolizei verhaftet. Seine Überstellung an den Gerichtshof in Den Haag steht unmittelbar bevor. Anders verhält es sich im Fall des ebenfalls per Internationalen Strafgerichtshof ISTGH Haftbefehl gesuchten Osama El-Masir Niem. Dem war es im Januar diesen Jahres gelungen, sich dem Gerichtshof zu entziehen. Und zwar offensichtlich mit Unterstützung der italienischen Regierung. Auch El-Masri werden im Mitiga-Gefängnis begangene Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Kriegsverbrechen zur Last gelegt, einschließlich Mord, Vergewaltigung und Versklavung. Da der entsprechende ISTGH-Haftbefehl gegen ihn nicht öffentlich bekannt war, reiste El-Masri nichtsahnd zu einem Spiel von Juventus Turin und wurde bei dieser Gelegenheit ordnungsgemäß von der italienischen Polizei festgenommen. Keine 48 Stunden später allerdings ließ ihn das italienische Justizministerium in einer Staatsmaschine zurück nach Tripolis fliegen. Ein schwerwiegender Verstoß gegen das von Italien unterzeichnete römische Statut, in dem die Zusammenarbeit mit dem ISTGH geregelt ist. Auf die entsprechende Rüge des Gerichtshofs reagierte die Regierung Giorgia Melonis bislang mit größtmöglicher Verzögerung und Ausreden, die sich überwiegend als gegenstandslos, wenn nicht gar als absichtlich falsch erwiesen haben. Den von der Opposition gestellten Antrag auf ein parlamentarisches Misstrauensvotum gegen Justizminister Carlo Nordio lehnte die Regierungsmehrheit in der Abgeordnetenkammer bereits Ende März ab. Über zwei beim italienischen Generalstaatsanwalt eingereichten Klagen wurden noch nicht abschließend entschieden. Die eine hat ein ehemaliger Unterstaatssekretär im italienischen Justizministerium erhoben. Er beschuldigt neben Justizminister Nordio auch Innenminister Matteo Piantedosi sowie Premierministerin Meloni und ihren Unterstaatssekretär Alfredo Mantovano, der Beihilfe bei der Verhinderung der Festnahme und Auslieferung eines international gesuchten Verbrechers in Tateinheit mit dem Missbrauch von Staatseigentum. Dieser Vorwurf ist auch Gegenstand einer zweiten Klage gegen dieselben Kabinettsmitglieder, eingereicht von einem Mann, der die El-Masri zur Last gelegten Verbrechen aus nächster Nähe beobachten konnte und sie zum Teil am eigenen Leib erfahren musste, Lam Magok Biel Rouey. Auf seiner Flucht aus Darfur wurde Rouey inhaftiert und unter anderem im Lager mit Tiger gefangen gehalten. Mittlerweile lebt er in Italien und engagiert sich bei der Organisation Refugees in Libya. Indem die italienische Regierung es El-Masri ermöglicht, sich der Justiz zu entziehen, hat sie mich ein zweites Mal zum Opfer gemacht, begründete er seine Klage. Der interne Ermittlungsausschuss des Kabinetts entschied Anfang August, die Ermittlungen gegen Premierministerin Meloni einzustellen, da sie nicht direkt beteiligt gewesen sei. Auch die anderen drei Beschuldigten müssen vorerst kein Verfahren wegen verbrecherischem Amtsmissbrauch mehr fürchten. Am 9. Oktober stimmte die Mehrheit in der Abgeordnetenkammer gegen weitere Ermittlungen mit der Begründung, die Beschuldigten hätten lediglich staatliche Interessen vertreten. Die italienischen Medien, in denen die El-Masri-Affäre bis zum Frühsommer einigen Raum einnahm, behandeln sie vorrangig als Machtkampf zwischen Exekutive und Judikative. In Deutschland und anderen EU-Staaten wurde bislang kaum berichtet und wenn, dann mit dem Tenor, es handelt sich um einen weiteren Skandal der Regierung Meloni. Beide Betrachtungsweisen ignorieren einen entscheidenden Aspekt. Die systematische und fortschreitende Aushöhlung der Menschenrechte durch die europäische Politik der Abschottung und Auslagerung des EU-Grenzregimes. Um Menschen von Europa fernzuhalten, erklären die EU-Kommission und nationale Regierungen Folterregime, Milizionäre und Autokraten zu politischen Partnern, mit denen sie Migrationsabkommen schließen. Rund 15 derartige Abkommen gibt es mittlerweile und die Kooperation zwischen Italien und Libyen war eine Art Präzedenzfall. Seine Grundlage, das 2017 unterzeichnete Memorandum of Understanding, verlängert sich im Februar 2026 zum dritten Mal automatisch. Gegen diese Verlängerung mobilisieren gegenwärtig Zivilgesellschaft und parlamentarische Opposition. In einem ersten Schritt haben sie erstmals eine parlamentarische Debatte dazu am 14. Oktober erzwungen. Das Mindeste, was von einem demokratischen Rechtsstaat zu erwarten ist. Das Memorandum verschafft libyschen Institutionen im Namen des Migrationsmanagements und der Grenzsicherung Zugang zu Geldern aus dem italienischen wie dem EU-Haushalt, auf die sie sonst niemals würden zugreifen können. Dabei kennt Libyen weder ein Asylsystem, noch haben ArbeitsmigrantInnen dort einen gesicherten Rechtsstatus. Ganz im Gegenteil erlaubt ein 2010 noch unter dem damaligen Machthaber Muammar al-Gaddafi erlassenes Gesetz, alle Menschen ohne libysche Staatsbürgerschaft jederzeit zu inhaftieren und zur Zwangsarbeit zu verpflichten. Wer ausgerechnet in diesem rechtsfreien Raum politische Partner sucht, der handelt nicht blauäugig, sondern weiß genau, was er tut. Eine solche Zusammenarbeit lässt auf einen gemeinsamen Plan schließen, die Zahl der über das Mittelmeer nach Europa gelangenden MigrantInnen mit Gewalt zu reduzieren, in voller Kenntnis der systematischen Menschenrechtsverletzungen in Libyen und auf See. Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig, einem Hauptverdächtigen wie El-Masri bei der Flucht vor der internationalen Justiz zu helfen. Der Chef des italienischen Auslandsgeheimdienstes AISE, Giovanni Caravelli, erklärte unmittelbar nach der vereitelten Verhaftung, die von El-Masri befehligte Radar-Miliz sei nun mal entscheidend an der Durchsetzung italienischer Interessen in Libyen beteiligt. Dazu gehörten nicht nur die Kontrolle über ablegende Boote mit MigrantInnen, sondern auch die Raffinerien des Staatskonzerns Eni in Libyen. Europäische AmtsträgerInnen, die in dieser Art ihre Mitverantwortung für die Beteiligung an Völkerrechtsstrafen kleinreden, ermutigen andere zu weiteren Verbrechen an MigrantInnen. War deren rücksichtslose Ausbeutung unter Gaddafi ein fester Bestandteil der libyschen Wirtschaftspolitik, so profitieren libysche staatliche wie nichtstaatliche Akteure heute vor allem von der Externalisierungsstrategie der Europäer. Seit dem Inkrafttreten des Memorandums sind libysche Milizen nicht mehr alleine auf illegale Einkünfte aus Lösegelderpressungen und Schleusertätigkeiten angewiesen. Sie haben auf Migrationsbekämpfung umgesattelt und damit einen offiziellen Status mit festen Gehältern und Zugang zu staatlichen Geldern erlangt. Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Jerome Tubiana von Ärzte ohne Grenzen fassen zusammen, was tausende MigrantInnen in Libyen erleben. Mittel für die Verpflegung und Reinigung der Abschiebelager konnten auf vielfältige Weise veruntreut werden, ebenso wie Gelder der UN-Agenturen, die aus EU-Töpfen bezahlt wurden. Und schließlich konnte man die Gefangenen als Zwangsarbeiter vermieten und Gelder für ihre Freilassung erpressen. In diesem durch die EU alimentierten System der Ausbeutung ist die Unterscheidung zwischen Milizen und staatlichen Stellen mittlerweile Augenwischerei. Oder wie Lacher und Tubiana es formulieren, heute sind die Milizen der Staat. Allerdings kann in Libyen seit 2011 auch gar nicht mehr von einem Staat im Sinne einer zentralen Autorität die Rede sein. Die von der UN formal anerkannte Regierung der nationalen Einheit, GNU, hat nie mehr als den Westen des Landes und die Hauptstadt Tripolis kontrolliert. Selbst dort kommt es immer wieder zu Kämpfen mit gegnerischen Milizen. Der mittlerweile 81-jährige General Khalifa Haftar und seine Söhne kontrollieren mit ihren libysch-arabischen Streitkräften, LAAF, mittlerweile den größten Teil des Landes, einschließlich seiner Ost- und Südgrenzen und damit auch den langen Weg nach Europa, der über das östliche Mittelmeer führt. Folgerichtig wurde General Haftar im Mai 2023 erstmals von Giorgia Meloni zu Gesprächen in Rom empfangen. Obwohl die LAAF offiziell kein Partner der EU ist, beteiligt sich das italienische Militär auch finanziell an der Ausbildung der LAAF-Kräfte. Im vergangenen Juli reisten der für Migration zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner und hochrangige Minister aus Griechenland, Italien und Malta zuerst nach Tripolis und dann in die ostlibysche Hauptstadt Benghazi. Nachdem die Zeit seiner diplomatischen Ächtung vorbei ist, spekuliert Haftar auf die offizielle Anerkennung seines Schattenkabinetts. Er schickte seine Ministerdelegation und erwartete eine entsprechende staatsmännische Begrüßung. Doch die Europäer verweigerten ihm das offizielle Foto und wurden im Gegenzug vom brüskierten General des Landes verwiesen. Das wiederum galt europäischen Medien als diplomatisches Fiasko. Weitgehend unerwähnt blieb dabei der eigentliche Skandal. Die EU beteiligt sich in Libyen seit Jahren an Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ohne für ihre Mittäterschaft zur Rechenschaft gezogen zu werden. Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten. Das italienische Parlament kann die automatische Verlängerung des Memorandums mit Libyen stoppen. Vor allem aber sollte der Internationale Strafgerichtshof zeigen, dass er seinen Auftrag ernst nimmt, indem er über die schon erlassenen Haftbefehle gegen libysche Milizenchefs und Befehlshaber von Haftlagern hinausgeht und ernsthaft auch gegen europäische Entscheidungsträger ermittelt. Von Libyen kommen wir mit einem Artikel aus Analyse und Kritik aus Hamburg vom 21. Oktober zur Verfolgung von Kurdinnen durch die BRD. Die Arbeiterpartei Kurdistan hat sich aufgelöst. Hierzulande aber geht die Verfolgung kurdischer AktivistInnen weiter. In der Türkei gibt es einen neuen Friedensprozess. Wesentlicher Ausgangspunkt dafür war ein Aufruf des weiterhin inhaftierten Vorsitzenden der Arbeiterpartei Kurdistan, PKK, Abdullah Öcalan, vom 27. Februar für Frieden und Demokratie. Im Mai beschloss die PKK dann ihre Auflösung. Kurze Zeit später erfolgte eine symbolische Waffenvernichtung von 30 GuerillakämpferInnen im Nordirak. Die deutsche Bundesregierung begrüßte diese Entwicklung zwar in allgemeinen Worten, aber die verantwortlichen Behörden, Bundesinnenministerium und Bundesanwaltschaft ließen keinen Zweifel daran, dass sich an der Kriminalisierung der kurdischen Befreiungsbewegung in Deutschland nichts ändern werde. Um da ein klares Signal zu senden, wurde am 20. Mai der populäre kurdische Politiker Hüsnü Köç in seiner Bremer Wohnung festgenommen und in Untersuchungshaft verbracht. Köç war lange Jahre Mitglied verschiedener kurdischer Föderation-Dachverbände, unter anderem Vorsitzender des Europäischen Kurdischen Dachverbandes. Im Oktober 2012 sprach er sich vor dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages für kurdische Belange aus. Vorgeworfen wird ihm seitens der Bundesanwaltschaft nun im Wesentlichen, er habe im Rahmen seiner legalen politischen Tätigkeit für den kurdischen Dachverband Europas Propaganda für die PKK betrieben. Mediale Aufmerksamkeit erhielt die Verhaftung auch deshalb, weil er auf der Todesliste des für den türkischen Geheimdienst MIT in Deutschland arbeitenden Mehmet Fatih S. gestanden hatte, der sich dafür 2017 vor dem Oberlandesgericht Hamburg verantworten musste. Aufgrund seiner gefestigten Aufenthaltssituation konnte Kotschs Anwältin Anfang August eine Entlassung aus der Untersuchungshaft unter Auflagen erreichen. Das Verfahren wird jedoch weitergeführt. Doch auch in weniger bekannten Fällen kommt es weiter zu Verhaftungen, Anklagen und Verurteilungen politisch aktiver KurdInnen wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. So begannen allein in der zweiten Septemberwoche drei Strafverfahren gegen kurdische Aktivisten vor unterschiedlichen Kammer- und Oberlandesgerichten unter dem Vorwurf der Tätigkeit für die PKK. Am 8. September startete vor dem Berliner Kammergericht der Prozess gegen den kurdischen Aktivisten Mehmet Karaca. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen vor, sich von 2014 bis zu seiner Festnahme im vergangenen Jahr als Mitglied der PKK betätigt und unter anderem verschiedene PKK-Sektoren in Deutschland geleitet zu haben. Auch vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg stehen seit dem 10. September zwei kurdische Aktivisten vor Gericht, Nihat Asud und einen weiteren Kurden, wird von der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg nach § 129a und 129b vorgeworfen, sich ab 2020 bzw. 2021 bis zu Durchsuchungen und der Festnahme Asuds am 12. März dieses Jahres als PKK-Mitglieder betätigt zu haben. Ebenfalls am 10. September wurde am Oberlandesgericht Stuttgart der Prozess gegen Vedat Çetinkaya wegen Mitgliedschaft in der PKK eröffnet. Ihm wirft die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart vor, von September 2020 bis Mai 2021 den Raum Stuttgart-Zentrum für die PKK geleitet zu haben. Çetinkaya war am 26. November 2024 aufgrund eines von Deutschland ausgestellten europäischen Haftbefehls in Italien festgenommen und am 24. April 2025 an die BRD überstellt worden. Seitdem befindet er sich in der JVA Stuttgart-Stammheim in Untersuchungshaft. Wurden als Mitglieder der PKK in Deutschland verurteilte Kurdinnen bislang nach ihrer Entlassung regelmäßig mit behördlichen Auflagen bis zu 5 Jahren hauptsächlich in ihrer Freizügigkeit eingeschränkt, versuchten die Ausländerbehörden im Fall des kurdischen Aktivisten Mehmet Çakas erstmals eine direkte Abschiebung aus der Strafhaft in die Türkei zu erwirken. Dort, so die Kritik von vielen solidarischen Organisationen, werden die Menschenrechte des Aktivisten nicht garantiert. Im Gegenteil, drohen politische Verfolgung und Folter aufgrund seiner Verurteilung in Deutschland. Çakas war im Dezember 2022 auf Betreiben deutscher Behörden in Italien in Auslieferungshaft genommen und im März 2023 nach Deutschland überstellt worden. Im April 2024 wurde vom Oberlandesgericht Celle wegen Mitgliedschaft in der PKK nach § 129a und 129b zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt worden. Nur einen Tag vor dem für den 28. August angesetzten Abschiebetermin untersagte das Verwaltungsgericht in Lüneburg die Maßnahme. Der für ein erneutes Asylverfahren angesetzte mündliche Verhandlungstermin am 8. September wurde mittlerweile auf den 24. November verschoben. Çakas wurde am 2. Oktober regulär aus der Haft entlassen. Der weitere Verlauf des Asyl- und Ausweisungsverfahrens bleibt abzuwarten. Eine Abschiebung in die Türkei droht weiterhin. Eingeschränkt Positives lässt sich in der Sache Kenan Ayaz berichten. Er war im März 2023 auf Betreiben der deutschen Behörden in Larnaka auf Zypern festgenommen und 3 Monate später in Deutschland ausgeliefert worden. Im September 2024 verurteilte ihn das Oberlandesgericht Hamburg wegen angeblicher Mitgliedschaft in der PKK zu 4 Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe. Sein Verfahren wurde in Hamburg und darüber hinaus mit viel Aufmerksamkeit und Solidarität verfolgt. Am 9. September wurde gemäß der Vereinbarung zwischen Zypern und Deutschland nach Nikosia ausgeflogen und sitzt dort nun unter angenehmeren Bedingungen in Haft als in Deutschland. Auch sein Haftende ist mit dem 19. Juni 2026 von den zypriotischen Behörden deutlich früher terminiert, als die Verurteilung des OLG Hamburgs festgesetzt hatte. Es bleibt die Frage, wem es etwas gebracht hat, Ayaz per europäischen Haftbefehl nach Deutschland zu holen, um ihn dann wieder nach Zypern zu verbringen. Die aufgelisteten Beispiele zeigen, dass sich die deutsche Justiz- und Strafverfolgungsbehörden wenig an der innenpolitischen Entwicklung in der Türkei ausrichten, sondern eine Politik des Weiter-so betreiben. Zu beliebt geworden ist ihnen das Feindbild der PKK als Terrororganisation, mit dem politisch in Deutschland agierende KurdInnen unter Generalverdacht gestellt werden können. Die neue Qualität der versuchten Abschiebung von Mehmet Çakas deckt sich mit der Intention des Bundesinnenministers Alexander Dobrindt, bei Abschiebungen noch weniger Rücksicht auf die menschenrechtlichen Zustände in den Zielländern zu nehmen, sei es Afghanistan, Syrien oder eben die Türkei. Erfreulich ist allein das gestiegene Interesse großer Teile auch der deutschen Linken, das sie unter anderem in den oben erwähnten Prozessbeobachtungen äußert. Unser letzter Artikel ist ebenfalls aus der Analyse und Kritik der Zeitung für Debatte und Aktion vom 21.10. und es geht um innerdeutsche Diskurse nach dem 7. Oktober 2023. Jenseits des deutschen Begehrens. Über den figurativen Juden und die bundesrepublikanische Öffentlichkeit nach dem 7. Oktober. Ich werde öfter für Veranstaltungen zu Israel-Palästina, zu Antisemitismus oder antimuslimischem Rassismus angefragt, mit der Bitte um Ausgewogenheit und Differenzierung. Nur was bedeutet das in Zeiten des tausendfachen Tötens, der Zerstörung, des Leids? In Zeiten der genozidalen Gewalt und Angst? Was heißt es, nuanciert und objektiv Dinge zu betrachten, wenn polizeiliche Repressalien in Deutschland Ländern ähneln, die längst ihr freiheitlich-demokratisches Selbstverständnis zurückgerollt haben? Welche Meinung, welche Sprache ist noch frei? In den letzten Jahren wurde viel über den figurativen Juden in der deutschen Gesellschaft geschrieben. Darüber, dass jüdisches Leben im heutigen Deutschland trotz reicher, sehr lebendiger und alles andere als harmonischer Vielfalt auf eine ewige, homogene Opferrolle festgeschrieben wird, um das Selbstverständnis einer mit sich ausgesöhnten und moralisch guten deutschen Gesellschaft zu bestätigen. Im deutschen Begehren werden Jüdinnen und Juden durch die Dominanzgesellschaft ermächtigt, solange sie den Regeln des Spiels gehorchen und ihre Rolle brav einnehmen. Ein begehrenswerter Jude ist nämlich keiner, der sich gegen die deutsche Erzählung stellt und sich schon gar nicht im Bündnis mit anderen rassifizierten und diskriminierten Menschengruppen zusammenschließt, um gegen Antisemitismus und Rassismus der Gegenwart zu kämpfen. Mir, wie vielen anderen Jüdinnen und Juden der Gegenwart, geht es aber um jüdische Selbstermächtigung, die losgelöst von einem deutschen Begehren und Erwartungen an den Juden ist, dessen Sprachfähigkeit nur dann legitim ist, wenn er zu Antisemitismus, besonders ausgehend von anderen Minderheiten, zur Shoah oder zu Israel spricht. Kritisch blickend auf undifferenzierte Positionen zu dieser Triade bedeutet jüdische Selbstermächtigung für mich auch eine Verantwortung, die im kulturellen Erbe der Gegenwart verortet ist, zurückführend auf eine jüdische Historie von Flucht, Vertreibung und Ausrottung. Es birgt eine Verantwortung gegenüber jenen, die Ausgrenzung, Unterdrückung und strukturelle Gewalt erleben. Was bedeutet ausgewogen, wenn die deutsche Staatsräson Teil der Logik und Praxis der Festung Europas ist? wenn der Kampf gegen den Antisemitismus die Abschottungspolitik rechtfertigt, wenn autoritäre Strukturen wie der Einschränkung des Versammlungsrechts, die institutionelle Überwachung von Social-Media-Aktivitäten oder die entgrenzte Polizeigewalt und einschlägige polizeiliche Straffreiheit auf den Schultern der einstigen Opfer der Jüdinnen und Juden aufgebaut werden. Anstelle, dass sich dieses Land um seinen grassierenden Homegrown-Antisemitismus kümmert, fokussiert sich die Politik lieber auf Bekenntniszwänge als Voraussetzung für Zugehörigkeitsmechanismen und auf unsere homogene Reinheit. Es ist eine Schutzbar, Jüdinnen und Juden zu KomplizInnen für rechte Politik zu machen. Wir sollten anfangen, stärker darüber nachzudenken, inwiefern die Instrumentalisierung von Antisemitismus nicht nur moralisch falsch, sondern selbst eine Form von Antisemitismus ist. Durch Exotisierung, Funktionalisierung und Objektifizierung des Judens für politische Interessen wird jüdisches Leben massiv gefährdet. Diese Politik schützt jüdisches Leben nicht. Sie spaltet und radikalisiert. Sie schürt antisemitische Ressentiments. Ich habe schon oft über die Instrumentalisierung von Antisemitismus geschrieben, aber was mich gegenwärtig besonders sorgt, ist die Aushöhlung des Begriffs von Antisemitismus. Durch die pauschale Verschmelzung von Jüdinnen und Juden mit Israel wird jegliche Kritik an Israels Vorgehen gegen PalästinenserInnen und internationale Solidarität mit ihnen als Bedrohung für jüdisches Leben propagiert. Abgesehen davon, dass dabei durch machtpolitische Interessen der Antisemitismusbegriff entleert wird, schmälert diese Gleichsetzung auch den Schutz jüdischer Menschen in Deutschland, da sie in dieser Logik nur in Israel wirklich sicher sind. Gleichzeitig erleben wir eine Aushöhlung des Verständnisses von Antisemitismus auch unter einigen Linken, die die Ängste und Sorgen von vielen Jüdinnen und Juden herunterspielen und dabei alles als rechten Diskurs beschreiben. So heißt es, Antisemitismus sei staatlich überzentriert und diene als bloße Rechtfertigung für Israels rassistische und genozidale Politik. Ich höre immer wieder, wie jüdische Studierende und Kulturschaffende, ungeachtet ihrer politischen Positionierung zu Israel-Palästina, antisemitisch angefeindet werden oder sich nicht mehr sicher fühlen. Statt jedoch etwa in profunde Bildungsarbeit und Dialog zu investieren, setzt die Politik auf eine Verschärfung von Polizeigewalt, drohende Abschiebungen und Einschränkungen unserer Grundrechte. Konservative schieben den vermeintlichen Kampf gegen Antisemitismus bzw. den Schutz von Jüdinnen und Juden vor, um rechtspopulistische Politik gegen MigrantInnen, Queers und Transmenschen und gegen Linke zu betreiben. Während über uns die Gefahr von rechts schwebt, wird also der Begriff des Antisemitismus immer weiter ausgehöhlt und die reale, ganz plastische Gefahr von Antisemitismus greift nicht mehr, weil alles und nichts als antisemitisch bezeichnet wird. Es wird einerseits darüber diskutiert, ob eine Kufia oder Free Palestine antisemitisch seien, während andererseits die antisemitischen Vorfälle auf Schulhöfen, im Netz oder in Sicherheitsstrukturen zunehmen. Die Erzählung, dass wir nach 1945 kein virulentes Antisemitismusproblem gehabt hätten, bis die MigrantInnen und KünstlerInnen kamen, ist brandgefährlich. Doch auch die Verlagerung der deutschen Verantwortung auf Israels Verbrechen befördert die Schlussstrichdebatte und Holocaust-Relativierungen, indem es heißt, Israel sei genauso schlimm, wenn nicht schlimmer als die Nazis damals. Das Reinwaschen der deutschen Schuld durch diese Abwehrhaltung ist eine Gefahr für Jüdinnen und Juden. Ich habe immer gesagt, als Jude in Deutschland zu sein, ist sehr sicher. Das würde ich heute nicht mehr so sagen. Ich sehe und höre immer wieder die Aufforderung, dass besonders jüdische Menschen sich zu Gaza äußern müssen. Abgesehen davon, dass all jene jüdische Menschen, die ein Ende der rassistischen und genozidalen Politik fordern, als unliebsam gelten, das zeigt sich konkret an der Hetzjagd gegen antizionistische und progressive Jüdinnen und Juden, die sich mit PalästinenserInnen solidarisieren oder durch die Aberkennung ihres Jüdischseins. Denke ich, we are beyond. Not in my name, we are all implicated. Sei es durch deutsche Waffenlieferungen, durch die deutsche Finanzierung des Status quo in Palästina, durch die systematische deutsche Blockade von UN-Resolutionen zugunsten der Menschenrechts- oder politischen Situation von PalästinenserInnen oder durch den eigenen Rassismus, der mit dem Verweis auf antisemitische Vorfälle entschuldigt wird. Not in my name sollte und darf nicht nur auf den Schultern von jüdischen Menschen lasten. Das gesagt, ist es natürlich wichtig, dass auch immer mehr jüdische Menschen und Israelis anfangen, sich unbeliebt zu machen, um den Horror in Gaza ein Ende zu setzen, sich zu äußern. Besonders als Jude bedeutet Mut, auch weil es mit einem sozialen, materiellen und Community-Bruch einhergehen kann. Die, die sich in Deutschland trauen, laut zu sein, sind noch eine Minderheit. Der deutsche Diskurs ist nach wie vor geprägt davon, dass Medien und Politik jegliche Solidarität mit PalästinenserInnen als Antisemitismus främen. In dieser Logik kann nur eine anhaltende Besatzung oder Vertreibung, eine kriegerische Bestrafung vor Antisemitismus schützen. In einer Umkehrung der tatsächlichen Machtverhältnisse im Nahen Osten wären die staatenlosen PalästinenserInnen, die unter anhaltender illegaler Besatzung und Gewalt leben, pauschal zu Nazis und Israel mit einer mächtigen Armee, unterstützt von der Hypermacht USA, zu deren hilflosem Opfer. Wenn wir also fragen, welche Leben betrauerbar sind, welche Tode politisch, dann müssen wir auch über das Schicksal der von der Hamas verschleppten Geiseln sprechen. Viele von ihnen sind an medizinischer Unterversorgung, an Nahrungsknappheit, an ihren Wunden gestorben oder wurden durch die Hamas getötet. Ihre Leben wurden von allen Seiten instrumentalisiert, vergessen oder waren verhasst. Eine Entsolidarisierung mit ihren Schicksalen ist kein Akt der politischen Solidarität mit PalästinenserInnen, sondern zeugt von einer Missachtung grundlegender Menschlichkeit. Dass ein Ende der Gewalt in Gaza in Sicht ist, ist erst einmal gut. Die letzten 2 Jahre bleiben aber nicht ungeschehen. Ein Genozid bleibt nicht ungeschehen, sondern muss aufgearbeitet werden. Während in Gaza die Hölle zum Alltag wurde, waren die letzten 2 Jahre auch von einem massiven Anstieg an Siedlergewalt und dem Ausbau von Siedlungen im Westjordanland gekennzeichnet. Es braucht eine politische Lösung und keine Augenwischerei, die lediglich darauf abzielt, die Straffreiheit der Mitschuldigen, die jetzt den sogenannten Frieden bauen, zu sichern. Und apropos Solidarität, ist es nicht paradox, dass uneingeschränkte Solidarität mit und Unterstützung einer rechtsradikalen Regierung die bundesrepublikanische Antwort auf Antisemitismus sein soll? Während die Deutschen zwischen einer unconditional solidarity und viel zu kompliziert schwanken, sehen sie sich darin stets als objektive und nicht betroffene Instanz. Dabei trägt Deutschland Verantwortung für die Situation hier und dort. Vom historischen Opfer der Deutschen zum vermeintlichen Opfer der Araber, so bleibt der Jude ein Objekt des Begehrens und kein eigenständig handelndes und denkendes Subjekt. So kann das deutsche Selbstverständnis als Retter des Opferjudens weiter bestehen. Wenn Israel aufhören würde, nur Opfer zu sein, müsste sich Deutschland neu erfinden. Würde die Welt nur endlich verstehen, Israelis und jüdische Menschen werden nie sicher sein, solange PalästinenserInnen nicht sicher und frei sind. Und vice versa. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.noblogs.org. Und tschüss.